Hause rum und zapfen uns die Hucke voll, pumpen uns voll Alkohol und sehen keinen Sinn. Freude für alle! Freistaat, Freibier, Freistaat, Freibier, Freistaat, Freiheit. Freibier, Freistaat, Freibier, Freistaat, Stadtfreiheit. So setzen wir zu Hause rum und rauchen uns die Köpfe um. Unser Hirn ist voller Shit, wir wissen nicht wohin. Freibier für alle!